Nummer 3. Mein Name ist Laura Fröhlich, also Laura. Und das ist Hans, mein Mann. Wir sind beide 34. Ich bin Bürokauffrau. Hans ist Chemiefacharbeiter. Wir kommen aus Godorf. Das ist zwischen Köln und Bonn. Was erwarte ich von der Reise? Tja, ich möchte viel frische Luft, wie Peter, und ein paar Ruhepausen zwischendurch. Und Sie, Hans? Na, sag doch mal was, Hans. Naja, ich möchte die Donau kennenlernen und die Städte und Dörfer am Weg besichtigen.